Weise klingt das Hallali. Durch den grünen, grünen Wald will dich grüßen, Rosmarie. Denn der Jäger kommt nun bald. Schöne Jagd und Melodie, sagt dem Mägdelein zu Haus. Liebste, hör das Hallali. Hallali, die Jagd ist aus. Durch den grünen, grünen Tann reitet heim die Jägerschar. Singend schreitet sie voran, weil die Jagd erfolgreich war. Leise klingt das Hallali durch den grünen, grünen Wald. Will dich grüßen, Rosmarie, denn der Jäger kommt nun bald. Vöglein singt auf roter Heide, Vöglein singt im grünen Wald, singt von des Jägers Lust und Freude, wenn die Büchse knallt. Reitet heim die Jägerschar, singend schreitet sie voran, weil die Jagd erfolgreich war. Leise klingt das Hallali durch den grünen, grünen Wald. Will ich grüßen, Rosmarie, denn der Jäger kommt nun bald.